Patrick, herzlich willkommen auf der Ideencouch. Freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Um was geht's heute? Erstmal geht es darum, dass wir zum ersten Mal das mit Video aufnehmen. Und zwar wollen meine Leute mal ausprobieren, ob wir mehr Reichweite kriegen, wenn wir auch ein Video haben. Sind wir, Patrick und ich, uns deswegen beide so ein bisschen schicker angezogen. Ne? Patrick hat ein lila Pullover an, ich habe ein frisch gewaschenes Hemd, falls ihr was riechen könnt. Also, mal gucken. Dann es ist es jetzt kurz vor Ende von 24. Ihr werdet das jetzt in 25 hören. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Deswegen, Patrick, habe ich noch mal mir etwas Glitter mitgebracht. Ach, ist das süß. Ich bin ein großer Glitter-Fan. Okay, mehr Lametta oder wie war das? Ja, ja, genau. Ja. Früher war mehr Lametta, genau. Ja, nee, klar. 2025 wird noch mehr Lametta. Die EU hat ja Glitter verboten, weil das so umweltschädigend ist. Deswegen habe ich neulich noch große Bestände an Glitter günstig geschossen. Du wirst sehen, ab 25 ist bei mir mehr Glitter. Aber darum soll es heute nicht gehen. Leb dich aus. Ich möchte dir nicht im Wege stehen. Das ist gut. Ich wollte dir auch nicht im Wege stehen, nämlich du hast dir schon mehrmals gewünscht, weil du die Firma so toll findest, SumUp. Heute machen wir eine Geschäftsmodellanalyse über SumUp und fragen uns, was hat diese Firma groß gemacht, liefert sie einen wirklichen Kundennutzen? Also die üblichen Fragen, die Patrick und ich uns immer in der Geschäftsmodellanalyse stellen. Und wir gehen da mal sofort rein, wenn man mit Leuten spricht zu SumUp, sagen sehr viele, die mit dem kleinen weißen Bezahlgerät, oder? Das sind doch die, über die du reden willst, Patrick, oder? Wieso bewunderst du die so? Ich bewundere sie deshalb, weil sie eben plötzlich überall sind und sie sind explizit eben überall, wo es früher keine Möglichkeit gab, Bargeld loszuzahlen, nämlich bei kleineren Händlern. Und es ist ja nicht so, dass bargeldloser Zahlungsverkehr erst mit SumUp aufgekommen wäre, sondern das ist ja von großen Firmen wie Worldpay schon lange angegangen. Aber irgendwie fehlte etwas für die kleineren Unternehmen oder sogar Vereine, die auf ihrem Dorffest Einnahmen geben, bargeldlos generieren wollen. Und ich finde es einfach spannend, dass diese Kiste überall ist. Ja, ich habe ein bisschen Research gemacht. 2023 über 1 Milliarde Euro Umsatz mit 3,5 Millionen Händler. Ich weiß nicht, ob ich richtig gerechnet habe, aber dann müsste ja ein Händler typischerweise 3.000 Euro Umsatz machen, ne? Stimmt das? Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, aber das ist sehr nachvollziehbar, weil es eben kleine Umsätze sind. Und das ist auch der Grund, warum das früher für die anderen Provider von Zahlungslösungen nie attraktiv war. Ja, sie sind in einen Markt reingegangen, der für andere nicht attraktiv ist. Das ist allerdings für uns immer attraktiv. Angefangen von McDonald's damals in den 70ern, als meine Eltern mir erzählten, es gibt ein neues Restaurant ohne Tischdecken. Ich weiß noch nicht mal, ob es da Besteck gibt. Und da war ich natürlich in meiner Kindheit sofort angetriggert. Genau, also Geschäftsmodelle, die in Märkte gehen, kleine Märkte und irgendwas anders machen, um das zu schaffen. Das triggert uns. Ja, insbesondere, weil ich meine, ich habe Banklehre gemacht zwischen Ende der 80er Jahre. Und ich fand es immer wieder faszinierend, wie wenig der Zahlungsverkehr an Bedeutung hatte in Banken. Ja, das heißt also, wenn man garantiert keine Karriere machen wollte in einer Bank, dann hat man im Zahlungsverkehr gearbeitet. Ja, damals hat man so Sachen wie Überweisungsträger gerissen, die haben wir dann auch in Schredder geworfen, da ging mal einmal die Gehaltszahlung an Ford nicht raus, aber eben das alles verjährt. Zahlungsverkehr galt immer so als das, ja, das muss man machen, aber eigentlich interessiert es die Bank nicht. Also ich habe mal so eine Analyse gemacht und mir angeguckt, wer aus dem Vorstand großer deutschen Banken hat seine Karriere im Zahlungsverkehr? Keiner. Und du weißt es auch, ich liebe gewisse Zahlen. Ich habe mir mal angeguckt und habe die Börsenkapitalisierung von gewissen Unternehmen mir angeguckt. Und die hochgelobte UBS, die ja dann noch die CS aufgekauft hat oder zwangsweise übernommen hat für 3,9 Milliarden, die wird gerade für knapp unter 100 Milliarden bewertet. Die CS, bevor sie dann abgekackt ist, sorry für den Begriff, aber das hat sie ja gemacht, war mal 13 Milliarden. Credit Suisse. Redet für die Nicht-Schweizer unter euch und die nicht dauernd drüber nachdenken, wo sie ihre Millionen anlegen, Credit Suisse. Ja, das ist auch eine normale Retailbank in der Schweiz, deswegen ist es bei uns nicht mit diesem ETPT. Aber die haben immer gesagt, wir müssen in die profitablen Bereiche gehen. Und auffällig, die Börsenbewertung hat das aber nie wiedergespiegelt. Und dann gibt es zwei Finanzinstitute, die sind mit 500 Milliarden Dollar bewertet. Und das ist keine Bank. Das sind zwei Zahlungsprovider, nämlich Visa und Mastercard. Und das ist eben das Erstaunliche, dass wir in den Köpfen haben, Zahlungsverkehr, ja, wen interessiert Zahlungsverkehr? Auf deiner Seite ist es natürlich, wenn ich aus dem Datengeschäft komme, ist jede physische Transaktion, die wir irgendwo machen, ist mit einer Zahlung verbunden. Und das wird natürlich immer, immer mehr bargeldlos erfolgen. Und gerade für kleine Institutionen, wie ich organisiere einen Ball, ich organisiere das, mache das, ist es natürlich schwierig, dieses Bargeldmanagement. Und da ist dann SumUp reingerutscht. Genau. Und sie sind sehr haptisch durch dieses Lesegerät. Ne? Das, man muss das gar nicht kaufen. Man kann auch sein eigenes Handy benutzen. Eigentlich ist das ist quasi nur das Erkennungszeichen. Dahinter ist, würde ich sagen, eine wahrscheinlich schlaue App, die man nutzt, und Zahlungslösungen. Das ist sehr viel mehr. Ich bin nicht komplett im Detail, weil ich ja weder bei SumUp arbeite noch das Gerät verwende. Es ist aber eben, das ganze Zahlungsprozess ist enthalten. Sie nehmen dafür ein Fee, aber die Geräte muss man auch kaufen. Das heißt, sie haben auch vom Ertragsmodell, haben sie upfront was. Und es ist eben auch interessant, wie sie ihren Vertrieb anders aufgebaut haben. Sie sind eben nicht mit großen Key-Accounts bei Karstadt aufgetaucht und haben gesagt, wir bauen jetzt unsere 10.000 Kassen und ihr macht 50 Millionen Umsatz mit uns. Sondern sie haben wirklich einen Vertrieb aufgebaut, der auf diese kleineren Segmente ausgerichtet war. Die sind wirklich vor Ort, haben die Händler angesprochen. Das ist sehr teuer am Anfang. Ein paar, ja. Also Kunden sind typischerweise Cafés, da kennt ihr das wahrscheinlich alle her. Restaurants, Einzelhändler, Taxifahrer, Marktverkäufer, ja, auf dem Markt, auf meinem Markt in Altona, die bieten heute, jeder zweite bietet digitalen Zahlungsverkehr mit SumUp an. Freiberufler. Ne? Also in diesen Markt sind die reingegangen. Und da braucht man natürlich ganz andere Vertriebsstrukturen. Ich kenne sie auch nicht so genau, wie die das machen, ob die Leute einfach mit Direct Selling anquatschen. Aber sie haben es geschafft, sich da zu verbreiten. Das war auch ihre Innovation. Sie haben wirklich getestet, wie sie ein Vertriebsmodell aufbauen können. Und es ist Direct Selling. Aber es ist genau die Frage, überfordere ich, wen schicke ich? Wie mache ich meine Kundenansprache? Gehe ich technisch vor? Gehe ich einfach, sage, welche Aufgabe kann ich damit lösen und zeige den Prototyp? Oder muss ich eben, wenn die Läden größer werden, und sie haben natürlich auch Interesse an mehr Umsatz, das ist logisch, weil ihr Ertrag ist nun mal Umsatz mal eine Provision gleich ihrem Umsatz, ist es logisch, dass sie natürlich auch ein größeres Interesse haben. Aber sie haben wirklich es getestet mit verschiedenen Sales Approaches. Wer geht als erstes? Sozusagen Good Corp, Bad Corp. Sprich, einer mehr aus der Business-Seite, mehr einer aus der technischen Seite. Das finde ich eben das Schöne an denen, dass sie diese Tests gemacht haben und eben nicht davon ausgingen, ich weiß das schon. Mm. Ja. Ja, dafür braucht man halt ein Open Mindset. Und deswegen sind die Karrieren, von denen du eben gesprochen hast, häufig nicht von Leuten, die da schon ewig waren, sondern Leute, die sagen so, boah, da ist eine Chance, da fehlt was im Markt. Und die dann neu denken, frisch denken, Dinge ausprobieren und nicht sagen, ich weiß schon immer alles. Ich glaube, das ist so oder so extrem wichtig, dass man eben iterierend vorgeht in dem ganzen Bereich, dass man also Annahmen trifft, aber diese Annahmen natürlich auch immer wieder hinterfragt. Weil es ist ja eigentlich absurd zu sagen, hey, ich gehe als kleines Unternehmen, als Startup, gehe ich in einen Bereich, wo ich große Finanzdienstleister drin habe. Ja, ich habe ja die Kreditkartenfirmen, die hätten ja auch mal auf die Idee kommen können. Ich habe, dass der Device eine Rolle spielt. Ich stehe im Wettbewerb auch mit Apple, mit Google Pay, Apple Pay. Und die Kunst ist natürlich dann rauszufinden, wo genau meine Nische in dem Ganzen ist. Ja, und ganz ehrlich, ich kann das auch nicht exakt begreifen. Also ich kann das heute nicht genau beschreiben, aber das macht eben auch die Schönheit aus, dass sie irgendwas getroffen haben, was die anderen nicht konnten. Und das scheint eben sehr einfache Produkte zu sein, am Anfang der Sales Approach. Aber heute kann ich ja auch bei Amazon, glaube ich, sogar auch diese Zahlungskästchen kaufen. Ja, und das ist, also ich habe bisher noch nicht davon gehört, dass irgendwie einer der anderen Großen ein Retail-Konzept hat, wie ich eigentlich an solche Zahlungslösungen komme. Genau, wir wollen das versuchen zu beschreiben, indem wir auch diesmal deine Elf-Felder-Matrix von deiner Geschäftsmodell Canvas nehmen. Ich habe eben schon Kunden vorgelesen, ich lese mal Nutzen vor. SumUp schafft Mehrwert durch die Möglichkeit, überall und jederzeit Kartenzahlung anzunehmen. Dies erhöht die Zahlungsflexibilität der Kunden und bietet eine Alternative zu Bargeld. Überall und jederzeit, habe ich mir angestrichen. Ja, und ich glaube, das ist der Unterschied. Im Taxi, am Marktstand, wo es vielleicht noch nicht mehr Strom gibt, überall und jederzeit. Und das für jeden. Ne, mit einer Preisstruktur, ich habe das mal eben nachgelesen, also du kriegst so ein Paket, einmalig musst du 39 Euro bezahlen und dann 999 Euro kriegst du die Hardware und dann hast du eine monatliche Fee. Also eigentlich, wenn man das vergleicht mit so Kassensystemen, ja, wo man schnell bei 5.000 bis 10.000 Euro ist und dann so ein Monster da hat, was man natürlich nicht am Marktstand und nicht in seinem Taxi und nicht im Café haben will, weil es auch so hässlich ist, da für die 999 Euro kriegst du noch einen schön designten Ständer, sieht alles schick aus. Ne, guck mal, das nächste Mal, wenn ihr im Café bezahlt, guck mal, wahrscheinlich seht ihr es, sieht gut aus. Also so, also das ist der Nutzen, überall und jederzeit und hübsch, sage ich noch. Ich finde das schön, dass du das siehst. Ich meine, wie absurd ist es in einem B2B-Geschäft, wo man eigentlich denkt, da geht es nur um Funktionen, redest du plötzlich über hübsch. Und das ist natürlich eine der spannenden Sachen, außer deinem Glitter, der auch extrem hübsch ist heute natürlich. Ich habe ihn mir schon ins Auge gerieben. Deswegen, ja, deswegen hast du so glänzende Augen. Das macht alles schon Sinn vor Weihnachten. Ja, das ist auch zum Beispiel sowas wie Schönheit. Aber sie wollen natürlich auch mit dem Design etwas ausdrücken, nämlich Einfachheit. Ja, also ich brauche keine IT-Abteilung, um das zum Laufen zu bekommen. Und das ist eben das Interessante. Also da ärgere ich mich selber, weil ich habe immer Zahlungsverkehr als das fundamentalste, wichtigste im E-Commerce in jeder Transaktion gesehen. Wer die beherrscht, hat auch die Daten natürlich darüber. Und wir sehen ja andere Lösungen wie Shopify, wo automatisch auch der ganze Zahlungsverkehr drin ist. Und das ist schrecklich, dass eigentlich unsere Banken da überhaupt keine Rolle mehr drin spielen. Mm. Im Zahlungsverkehr spielen die Banken keine Rolle. Weil Stripe, ne, die Amerikaner, ja, also kommst du kaum mehr dran vorbei. Also wir haben ja selber Plattformlösungen als Everest in der Firma, in der ich arbeite. Und jedes Mal, wenn wir das uns angucken, du kommst an Stripe kaum mehr vorbei. Sie sind Amerikaner, deswegen ist es in Europa nicht so DSGVO-mäßig nicht so schön. Muss man dann irgendwie eine Extra-Locke dranhängen. Die sind da reingegangen mit Wucht, jetzt sind sie da drin und unsere Banken spielen keine Rolle mehr. Ja, und das ist wirklich faszinierend, weil wir reden ja auch gerne über die Aufgaben, die wir für Kunden lösen. Und die wollen alle in dieses hochwertige Geschäft reingehen, was auch immer das ist. Kreditberatung, Kredite vergeben, Anlageberatung. Aber da sind sie auch nicht besonders gut drin. Weil, wie wir alle wissen aus der Finanzwelt, dass Banken sehr gerne ihre eigenen Produkte verkaufen. Und selbst das Basis, also der einzige Grund, warum man immer ein Konto haben muss und je mehr oder je länger, desto mehr, ist Zahlungsverkehr. Und Zahlungsverkehr ist immer so ein Stiefkind gewesen und es ist auch auffällig, dass wir das ja seit Jahrzehnten sehen. Also auch SumUp ist ja schon 2012 gegründet worden. Das heißt, das Thema ist ja schon sehr viel länger da. In China sehen wir eigentlich, was auf uns zukommen wird, weil die Chinesen sind eigentlich die Vorreiter vom Zahlungslosen oder diesem Kleinverkaufen und nicht die Amerikaner. Und ich frage mich immer, wie schwer kann man sich eigentlich tun, seine Grundlage zu verlieren? Und deswegen freue ich mich, dass eben mit SumUp ein Europäer dort mitspielt. Wir hatten ja auch mal einen Wirecard-Skandal. Ja. Die waren ja auch mal mit Milliarden bewertet, aber bis sich dann eben rausstellte. Ja, und sie haben mal ganz am Anfang, es behaupte ich zumindest, weil als ich noch Consulting in Banken gemacht habe, ist mir Wirecard begegnet und zwar immer als super innovativer Problemlöser. Die haben halt gekapselte Problemlösungen in andere Systeme gehangen. Also da war ja ein ganz toller Kern, da war was wahnsinnig Starkes. Sie haben natürlich nachher die Kontrolle verloren und Gier und so weiter und so fort. Aber es ist super schade, weil wenn die ein bisschen langsamer gewachsen wären, dann wäre, das waren substanziell gute Lösungen, bevor es dann abrutschte in Nullsummenspiele und Schneeballsysteme und so weiter. Ja, genau, aber man sieht eben sehr schön daran, dass Zahlungsverkehr eigentlich hochspannend ist. Man muss es einfach so sagen. Es gibt eigentlich nur zwei große Datenpools, die uns entsprechend unser Leben abbilden. Das eine Seite sind die Bewegungsdaten, wie bewege ich mich in der Welt? Die hat Google, die hat Apple auf seinen Handys und es ist nur die Frage, wie viel dürfen sie davon nutzen, ja oder nein? Aber das sind natürlich ganz entscheidende Fragen. Soll ich früher aufstehen, weil Stau ist und ich immer das Auto nehme oder der Zug ist ausgefallen, kriege ich schon eine Alternative? Mein Leben bildet sich eben einerseits über meine Bewegungsdaten ab, aber andererseits wird jede Transaktion, die ich heute habe, die ich nicht Bargeld mit Bargeld bezahle, hinterlässt einen Cash-Datenbestand oder wird irgendeine Cash-Transaktion. Deswegen ist es hochspannend. Und wenn man nach China guckt, wir haben eigentlich ganz vieles von denen kopiert. Also dort sind auch nicht die Banken hinter dem Zahlungsverkehr, sondern es ist Alipay einerseits. Die kommen wiederum von der Handelsplattform Alibaba. Und die anderen, das ist von WeChat, das ist WeChat Pay. Da kann ich in der App alles bezahlen. Also diese Idee, dass mein Handy sich eben vom Bankschalter unabhängig wird, das ist ja brutal alt. Und die Frage ist super, ist eben, warum? Also ich war jetzt gerade, wir haben noch gar nicht drüber geredet, ich war ja in Ostafrika, in Kenia und Äthiopien nebenan und war super toller Social Impact Trip, den ich niemals vergessen werde. Und in Kenia ist ja M-Pesa erfunden worden, also auch ein Zahlungssystem von Handy zum Handy. Und genau, aber sagst du mal bitte, wann M-Pesa erfunden wurde? Irgendeine Ahnung? Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne es erst seit 15 Jahren oder so. Ja, aber erst seit 15 Jahren, ja, das ist ja, sagt ja schon alles. Genau, also ich kenne es, weil ich war ja früher in Microfinance unterwegs und M-Pesa war da wirklich der Breakthrough von einer ganz neuen Möglichkeit, Reichweite zu bis zu den Farmern hinzukommen. Und es ist so, wenn du in Nairobi am Motorway fährst und dann irgendwie deine Zahlschranke ist, dann wechselt dein Taxifahrer mit der super attraktiven Frau am Kassenschalter direkt die Telefonnummer. Ich dachte so, ging jetzt aber schnell. Und dann habe ich erst begriffen, das ist M-Pesa. Du wechselst die Telefonnummer, dann wird ein Code ausgetauscht und dann fließt das Geld in 10, 20, 30 Sekunden. Ne, mit dem normalen Handy. Das war der Breakthrough von M-Pesa und ist jetzt ein Zahlungsverkehr in ganz Afrika und auch in Teile von Asien haben dasselbe System. Also super spannend, was im Zahlungsverkehr geht. Aber das ist doch wunderbar. Ich habe gerade nachgeguckt, 2007 ist M-Pesa gegründet worden. Es basiert eben nicht auf Smartphones, sondern das basiert auch auf ganz stinknormalen, damals normalen Telefonen. Also ich brauche gar nicht viel. Ja. Und da merkt man einfach, wir haben immer das Gefühl, wir im Westen wären irgendwie vorne dabei. Und M-Pesa benutze ich eben seit wahrscheinlich 2009 immer als Beispiel, wie wir Leapfrogging machen können, also wie wir eine Technologie überspringen können. Weil wenn ich ein Land habe, wo eben bisher kein Zahlungsverkehr möglich war und die Kundinnen und Kunden hatten ja auch keine Konten, brauche ich natürlich eine ganz neue Lösung. Ich kann nicht physische Bankstationen machen, da muss ich hinreisen und so weiter, sondern das Telefon kam, es hat eine riesen Verbreitung gehabt und dann war die Frage, wie kann ich die Aufgabe, die wir seit der Steinzeit haben, nämlich wie kann ich Werte zwischeneinander transportieren oder übergeben, die haben wir schon immer. Und es ist wirklich erstaunlich, dass eben Kenia deutlich weiter ist als Deutschland in dem Bereich. Ja, und wir haben so eine arrogante Haltung, weil wir so eine Vergangenheit haben. Und ich habe das 2010 habe ich das mal mit einem Mathematiker aus Kamerun gemacht, der in Kaiserslautern in der Veranstaltung von mir war und gesagt, ja, kannst du mal uns mal kurz zeigen, wie du 1 Euro jetzt an deine Mutter transferierst? Und habe die gleiche Aufgabe meinen deutschen Teilnehmern auch gestellt. Und da kannst du dir vorstellen, wie der Mathematiker da nachher richtig grinste, weil er war, glaube ich, nach 30 Sekunden fertig. Und die anderen so, ja, wo ist meine IBAN-Nummer und was kann ich daraus machen und so weiter. Und deswegen finde ich das schön, wir haben ja die Klammer etwas aufgemacht, Schönheit. Und Schönheit heißt eben auch Einfachheit. Aber du merkst auch, es ist ja nicht einfach für Summer. Jetzt lassen uns mal in die Produktion von denen reingehen. Genau, wollte ich auch vorschlagen. Was ist deren Kernaktivität, damit sie am Ende ein einfaches und schönes Produkt haben? Na, leider ist es ja so, dass oft es wahnsinnig anstrengend ist, bevor es wieder einfach wird. Ja, das ist, weswegen man dann vielleicht auch noch so Experten wie uns braucht, damit sie irgendwie Jahrzehnte über was nachdenken, um es am Ende vielleicht dann zu schaffen, einfach auszudrücken. Das ist zumindest unser Anspruch. Also was hat SumUp gemacht? Die Hauptaktivitäten umfassen die Entwicklung der Zahlungstechnologie, die Produktion der Hardware und die Pflege der Softwareplattformen. Also es ist ein Tech-Unternehmen. Das muss man eben auch dahinter sagen, weil es ist wirklich diese Software dahinter. Man sieht ja nur dieses Endgerät so als leichtes Interface. Aber wie du es richtig sagst, das kann auch später natürlich als App auf dem Handy existieren. Ich kann es dann wie Stripe natürlich auch später in Abrechnungsprozesse gleich integrieren. Also zum Beispiel, ich mache ein Theaterstück, habe das Ticketing über eine Plattform abgewickelt und dann kommt der Kunde und hat dann schon auf der Plattform gezahlt oder hat es das Ticket, stelle ich dann genau. Vor Ort auf. Und da ist immer eine Zahlungstransaktion dahinter. Genau. Und das ist was ich am Anfang mit Zahlungslösungen meinte, ne? Zahlungslinks. Ja, also die kreieren dir einen Link, den du jemandem anderen schickst und dann zahlt der und dann gibt es das Theaterticket. Also ein ganz kleines Theater kann auf einmal mitspielen im Online-Zahlungsverkehr, im Online-Ticket buchen. Ja. Das ist ja nicht nur online. Ich finde das immer so schön, dass wir den Zahlungsverkehr so gerne weglassen. Weil jede Transaktion, die wir da draußen machen, also die wollen, ein Theater möchte ein Ticket haben. Also muss sie erstmal ein Ticketing-System haben. Also wie viele Tickets haben sie, wie viele Kategorien haben sie. Das haben sie früher mit Listen gemacht und die lag nur an einem Ort. Und da musste man ins, keine Ahnung, wo in Hamburg bei euch das Büro war, wo man dann die Opernkarten und so weiter bekam. Genau. Aber da lagen die verschiedenen Kategorien und da musste man dann zahlen. Man konnte auch Abos haben. Da hat man eben schon den Platz immer fest gebucht und hat dann sein Papierticket bekommen. Und jetzt kann ich das natürlich wunderbar online machen. Aber es ist immer eine Zahlungstransaktion dabei. Das heißt, der kann vor Ort an der Kasse noch ein Ticket kaufen. Dann wird er dafür das Geld geben, aber er kann natürlich erst online. Und diese übergreifenden Systeme, dass ich eben immer die Finanzierung in meine Business-Transaktion reinnehme, ist fundamental. Und das vergessen wir einfach sehr gerne. Ja. Im Land natürlich, was Bargeld ist alles. Ja, die Kosten, die Leute vergessen einfach immer. Also ich bin ein Riesenfan davon, dass wir auch Zahlungsverkehr haben werden in der Zukunft, der anonym passiert, bis zu einem gewissen Betrag. Also ich hoffe, dass wir auch bald digitale Lösungen haben, wo du anonym bis 1.000, 10.000, ist im Moment ist so die Grenze, 10.000 Euro zahlen können, weil wir haben eigentlich auch ein Recht, dass nicht jedes Mal die Gegenseite auch noch bekannt ist. Das ist ja der Vorteil vom Bargeld, ne? Deswegen kommst du, glaube ich, gerade dahin, dass wir Deutschland Bargeld-Fans sind. In Skandinavien ist ja ganz anders. In Skandinavien kannst du in den meisten Cafés gar nicht mehr bar bezahlen, nur noch online. Und in Deutschland ist es eher noch andersrum. Ändert sich gerade, glaube ich, massiv. Also die letzten Monate hat sich richtig was getan. Aber viele Leute sagen, sie sind Bargeld-Fans, weil es anonym ist. Deswegen kommst du gerade drauf, ne? Und du findest, man hätte auch ein Recht auf digitale Zahlungen im kleineren Bereich, damit wir nicht irgendwie dem Geldwäsche, Schwarzgeld und so weiter Tür und Tor öffnen. Wahrscheinlich ist eine Rationalität dahinter, oder? Das ist genau der Punkt. Und ohne es genau zu wissen, aber SumUp wird auch eine Anti-Geldwäscherei-Abteilung haben. Weil sobald Zahlungsverkehr da ist, und das ist ja genau, was bei Wirecard so in die Hose gegangen ist, die hatten schon betrügerische Kunden und haben dann noch ein betrügerische Geschäftsleitungsmitglied gehabt, der jetzt in Russland lebt und dort spioniert. Das heißt, dort sind Scheinbuchungen stattgefunden oder man hat Geld gewaschen. Das sind natürlich Risiken, die immer im Zahlungsverkehr existieren. Deswegen gibt es eben auch Richtlinien, die sagen, dass gewisse Zahlungen über 10.000 zum Beispiel nicht mehr in Bargeld gemacht werden dürfen. Darunter ist eben genau die Frage, wird irgendeiner auch mal eine anonyme Werttransformation oder Transformation, Übergabe sein. Nein, weil das ist Fristentransformation, ist das andere Geschäft, was die Banken machen. Das ist natürlich Wertübergabe. Und das ist hochspannend. Ja, weil wir plötzlich eben eine Sache, die wir seit der Steinzeit machen, früher haben wir Handelsgeschäfte gemacht, dann haben wir vielleicht mal Muscheln gehabt, dann haben wir Goldmünzen gehabt und so weiter. Es ist hinter jeder menschlichen Aktivität, die einen kommerziellen Hintergrund hat, gibt es einen Zahlungsverkehr. Und deswegen ist SumUp so hochspannend, weil es ist ein Riesenwachstumsmarkt, dass immer mehr Transaktionen eben digital erfolgen. Wie? Das müssen wir oder werden wir dann noch in der Welt sehen. Mhm. Genau. Ich gehe noch mal kurz zurück zu unserer 11-Felder-Canvas. Also Angebot haben wir verstanden. Hauptangebot von SumUp umfasst kompakte Kartenterminals, die kontaktlose Zahlung und Zahlung per Chip und Magnetstreifen ermöglichen. Ergänzend dazu bietet es Softwarelösungen für die Verwaltung von Zahlungen und Kunden. Produktion. Aber du merkst, es geht schon deutlich weiter als nur der Zahlungsverkehr, sondern da kommt natürlich Kunden rein. Und das Spannende ist eben, was du von den Amerikanern gerade erwähnt hast, noch mehr in Business-Transaktionen reingehen. Natürlich nicht alles, aber dass du eigentlich ein volles Paket anbietest, dass eben auch die Business-Transaktion stattfindet. Was meinst du damit mit Business-Transaktionen? Das, ja, was wir eben hatten, Link versenden oder? Nee, du hast ja eigentlich hinter jeder Cash-Transaktion hast du ja ein Gegengeschäft. Ja, das nennt sich doppelte Buchhaltung. Du musst ja irgendeine Cash haben und einen Grund, warum du Cash gibst. Und das Spannende ist eben, dass wir heute das so wunderbar trennen. Also ich habe einen Case, ich kann die Firma nicht nennen, das ist, der stellt Waschanlagen für Autos her. Und die sind wirklich phänomenal und da sagen alle, das sind die weltweit besten Autowaschstraßen. Er verkauft sie in Norwegen zurzeit nicht mehr ganz so gut, weil die Waschstraße keinen Zahlungsverkehr abwickeln kann. So, und jetzt siehst du schon, wie, also jetzt ist schön, dass wir ein Video haben, da guckt der Jan erstmal so, was? Eine Waschstraße soll einen Zahlungsverkehr abwickeln? Da haben wir doch das Häuschen oder wir haben eine Prepaid-Karte und so weiter. Ja, in Norwegen sind es ein bisschen weiter. Genau, ist ganz Skandinavien, die haben keinen Bock mehr auf sowas. Ja, die haben nicht mal Bock, im Winter aus dem Auto auszusteigen. Ja, okay, und das mag oder, dazu gehören. Ja, aber das jede Transaktion, die wir haben, hat irgendeine Cash- und eine Business-Seite. Und das ist eben, warum der Zahlungsverkehr so spannend ist. Und wir kriegen es ja nicht hin. Deswegen ist eben, finde ich, so schön, dass SumUp eben bei uns ist, in Europa oder in Deutschland. Eben bleiben wir kurz bei der Waschstraße. In Norwegen ist es so, da wird dein Auto identifiziert über dein Kennzeichen oder Kontrollschild. Und dann guckt er in sein Abo-System rein und sagt, ja, kannst 6-mal im Monat durch die Waschstraße fahren. Da wird das einfach abgebucht. Ja, die Waschstraße hat eine Kamera. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht einen kleinen QR-Code irgendwo hinhalten musst, eine Kreditkarte und so weiter. Und das vergessen wir, dass eben überall Zahlungsverkehr drin ist. Oder Tesla. Nehmen wir Tesla, müssen wirklich nicht über den Eigentümer reden. Und über den reden wir nie wieder. Genau, und trotzdem sind das so Sachen, wenn ich mit meinem ID3 bei Lidl laden möchte. Ja, das ist ein Case von Montag gewesen. Muss ich eine App runterladen, es ist super aufwendig, hat nicht funktioniert. Ich habe 10 Minuten da gestanden, obwohl Lidl also wirklich gute Ladestation gilt, Strom zu laden. Tesla, einhaken, zahlen, laden. Weil ich kann ja in den Stecker einen eindeutigen Identifikator reinbauen. Das Auto hat ja auch einen eindeutigen Identifikator. Das heißt, ich muss hinter mein Auto nur eine Zahlungsmöglichkeit nehmen. Also ich übersetze nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, ja? Also Plug and Charge heißt das. ID3 ist jetzt irgendwie ein Nicht-Tesla. Irgendwie ist ein VW, das ein ist VW. Diese Hoffnungsträger. Und du warst jetzt bei derselben Ladestation, wo du sonst bist, warst du diesmal nicht mit einem Tesla, wo das alles automatisch gegangen ist? Ich habe keinen Tesla, nein, das ist wichtig. Also ich habe ein ID3 und wollte an eine neue Ladestation. Ich glaube, in Deutschland habe ich mal bei Lidl getankt oder geladen. Da brauchte ich dann, das habe ich dann anders hinbekommen. Das heißt, wenn ich bei Lidl in der Schweiz bin, ist schon wieder eine andere Zahlungslösung. Riesenaufwand. Hat nicht funktioniert. So, wenn ich einen Tesla hätte und ich fahre dann zu den Superchargern von Tesla hin, dann stecke ich nur den Stecker bei mir rein. Und es wird automatisch abgerechnet. Ich brauche keine App, ich brauche keine RFID-Karte, ich brauche nichts. Warum? Ist doch relativ einfach. Der Stecker hat einen Chip drin, wo eindeutig identifiziert wird, wer der Autobesitzer ist, welches Auto du hast. Und hinter diesem Auto liegt eine Finanzierung oder eine Zahlungsmöglichkeit. Ja. Ja, das heißt Plug and Charge. Und deswegen sind alle Teslas, sie verstehen noch nicht mal, was wir für Probleme haben im Normalen, weil natürlich wieder, wie wir immer sind, wir denken, Zahlungsverkehr, das macht ja dann die Sparkasse. Ja, verstehe ich. Und daran sieht man auch so ein bisschen die These von eben, hinter der Einfachheit von heute mit dem Tesla tanken, ist richtig viel harte Arbeit, ja? Meinst du, wie viele Menschen gesagt haben, das geht nicht? Ne? Also ich kenne das ja auch so ein bisschen, wenn wir Dinge bauen, zum Beispiel im deutschen Gründerökosystem, boah, was haben wir uns die letzten Monate von geht nicht abgeholt, ja? Und wir werden es trotzdem schaffen, irgendwie ein cooles System, dass man auf einmal sich beim Finanzamt, beim Gewerbeamt und so weiter gleichzeitig meldet. Aber das Maß an, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht und so, ne? Und das ist, wenn wir jetzt über den Besitzer, über den wir nicht reden, von Tesla reden wollen, dann ist natürlich, wenn du da oben einen hast, der einen, das geht nicht akzeptiert und eine ganze Organisation darauf trimmt, so lange wie möglich die Raketen loszuschicken und wenn sie zum siebten Mal explodieren, noch die achte Rakete loszuschicken und irgendwann funktioniert es dann, dann hast du eine Kultur von, das geht nicht zu akzeptieren, es so lange zu versuchen, bis es einfach und schön wird. Und das ist harte Arbeit. Genau, das hat der Gründer sehr, sehr gut von SumUp hinbekommen. Nach außen sieht es immer einfach aus, aber nach innen natürlich riesig schwierig. Und wir nehmen mal wieder das Tesla-Beispiel. Ich habe natürlich auch in der Logik von Tesla immer drin gehabt, dass zu einem durchgehenden Kundenerlebnis das Laden dazugehört. Ein deutscher Automobilhersteller denkt in Ökosystemen und das Ökosystemdenken heißt, ich bin dafür nicht zuständig. Laden ist nicht mein Thema, ich bin ja ein Autohersteller. Und das Gleiche sagt eben auch der Kollege, ich bin doch ein Waschstraßenhersteller. Und was soll ich denn damit, das ist doch länderspezifisch, was interessiert mich das? Heute ist eben Zahlungsverkehr überall Teil. Ja, also wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt vom Wall Street Journal einen Film von 2018, das ist auch ziemlich erschreckend lange her, 6 Jahre, wo gezeigt wird, wie in China eben Zahlung und Bestellung online zusammenfließt. Dort geht keiner mehr, das sind all diese modernen Funktionen, wie zum Beispiel mobil Essen bestellen. Der arme Mensch, der dir das Essen bringt, der nimmt nicht dein Geld mehr in Empfang, sondern das ist alles in der App vorher bezahlt worden. Du gehst auch in Restaurants, da geht es sogar einen Schritt weiter, du zahlst nicht mehr im Restaurant, sondern du machst ein Prepayment. Das heißt, wenn du nicht auftauchst, hast du das Problem, der No-Shows und nicht das Restaurant. Das Restaurant kann dir zum Beispiel Rabatte geben, wenn eine halbe Stunde bevor alle kommen geht. Sie bekommen das Geld vorab. Und dann kommst du und isst noch. Und du kannst dir ja vorstellen, wie viel Aufmerksamkeit man sich dann sparen kann im Prozess. Weil wenn man sich anguckt, zum Beispiel, ich habe letztens wieder mir mal Reviews von Restaurants angeguckt. Einer der Hauptkritiken ist, ich habe so lange auf die Rechnung gewartet. Mm. Ja. Ja. Und dann denkst du, wie wäre es denn einfach, ihr hättet sowas wie SumUp? Ja, da ändert sich ja auch kräftig was gerade. Das sieht man auch ganz viel. Also ich denke, wir sind da ganz gut dabei, unser Mindset im deutschsprachigen Europa abzudaten und hoffe, dass wir da auch vorankommen. Aber deswegen wollen wir auch immer coole Geschäftsmodelle wie jetzt SumUp vorstellen, um uns alle da zu trainieren, ganzheitlicher zu denken und nicht aufzugeben, bevor wir nicht eine schöne, einfache Lösung geschafft haben. Patrick, was müssen wir noch sagen, um das abzuschließen? Ich glaube, ich muss diesmal nicht fragen, ob du glaubst, dass sie einen echten Nutzen schaffen. Ne? Sie schaffen einen absoluten Nutzen. Deren Herausforderung ist natürlich A, dass es Wettbewerber aus Amerika gibt. Sie haben die Apple Pays, die haben die Google Pay, die natürlich heute sehr, sehr stark aus Konsumentensicht sind. Also wenn heute zahlen 90% über Handy, zahlen ja übers Handy direkt und da ist dann eben Google Pay oder Apple Pay oder Samsung Pay oder was auch immer. Das heißt, die könnten ja auch auf den auf dem Empfängermarkt übergehen. Im Moment sind wir ja nur im Sendermarkt von Geld. Ja, also wir können vom Handy senden, aber ich brauche ein anderes System, um Geld zu empfangen. Das ist dann SumUp oder all die großen Firmen. Mhm. Da ist natürlich Wettbewerb. Und die Frage ist, wie weit wollen die anderen gehen? Ich habe gehört, dass Deutschland, nachdem sie irgendwo ein Giropayer eingestellt haben. Oh Gott, ja. Ja, ich habe das einmal benutzt. Es war so kompliziert, dass ich danach wieder... Ich wollte die unterstützen, die Sparkassen. Habe gesagt, ich benutze das, ich probiere es. War so kompliziert, habe ich nur einmal gemacht und danach wieder zu PayPal zurück, ja. Ja, also eben, wir haben dann die Amerikaner, wir geben die Daten entweder nach China, also die Alipay hat zum Beispiel eine europäische Bankenlizenz aus Luxemburg. Also wir haben die Leute ja alle schon vor Ort. Und deswegen wird SumUp natürlich einen riesen globalen Wettbewerb ausgesetzt sein. Was ich auch positiv gehört habe, dass jetzt eine Schweizer Lösung von den Sparkassen und Banken auch in Deutschland eingeführt werden soll. Die Frage ist nur, ist es nicht einfach 10 Jahre zu spät? Ja. Das ist, bei uns heißt es Twinten. Und Twint ist eigentlich, man darf nicht sagen, wie teuer die Entwicklung war, ist in der Schweiz zum Beispiel komplett akzeptiert, dass wir Gelder damit über Handys unter Privatleuten schicken. Und das ist zum Beispiel auch extrem einfach integriert in, wenn ich Vereine bin, kann ich ja meine Mitgliedsrechnung. Gerade ja. Senioren lieben Twint. Okay. Gerade Konservative, einer ihrer Durchbrüche war, indem sie so Bauernshops, ja, die Bauern haben ja, oder Bäuerinnen und Bauern haben ja immer mehr so Selbstverpflegungsshops, wo du selbst bezahlst. Ja, also die, an der Straße steht die Kartoffel und Kohl und du hältst kurz an mit dem Fahrrad und nimmst dir ein Kilo Kartoffeln mit und dann gibt es Marmeladengläser, wo du Bargeld durchsteckst und es gibt Twint. Twint, genau. Und das hat komplett abgehoben. Und das ist natürlich ein Riesenschutz auch für die Bäuerinnen und Bauern, weil eben nicht mehr das Bargeld geklaut werden kann, ja, sondern nur noch die Ware in Anführungszeichen. Aber das nimmt ja schon mal den einen Teil vom Buchungssatz, ja, den Cash-Teil ist schon mal in Frieden. Ja, ein riesenwachsender Markt. Ich hoffe, dass SumUp eben seine Rolle findet, noch tiefer. Würdest du Aktien von denen kaufen, wenn man sie kaufen könnte? Die sind wahrscheinlich nicht börsennotiert, ne? Ich weiß es jetzt leider nicht. Die sind nicht börsennotiert, sie sind bei einer Unicorn-Bewertung. Ich würde kaufen aus dem Grund, weil sie einfach hochrelevant sind und ihre installierte Basis einen Wert darstellt, so was wir unter als Gräben-Modes bezeichnen. Ob sie in 10 Jahren noch da sind, weiß ich nicht, weil jetzt kommt natürlich ein Konsolidierungsspiel. Also wer kauft dann wen und wen hat man? Aber sie werden immer einer der wichtigsten Targets sein, wenn einer dort was machen möchte. Also entweder kaufen sie selber oder werden gekauft. Aber auf jeden Fall, da ist ein Wert hinter. Ja, sehe ich auch so. Gut, Patrick, ich würde sagen, schließen wir zusammen ab. Ich wollte noch was anderes sagen. Ach wir nein. Haben ja 2024, erzähl. Dieses neue Format aus der Taufe gehoben. Also in meinem Ideencoach ist ja sonst eher so, dass Menschen, die ein Business meistens gestartet haben, so ein paar Jahre unterwegs sind oder ein paar Monate und sagen, was funktioniert alles und was funktioniert noch nicht. Und dann besprechen wir das Geschäftsmodell und versuchen, das Geschäftsmodell zu optimieren. Und ich hatte natürlich dann eine Sehnsucht und einen Hunger, auch nochmal wirklich selber weiterzulernen und auch mir richtig tolle Geschäftsmodelle anzugucken oder vermeintlich tolle auseinanderzunehmen, um selber weiter dazu zu lernen. Und so haben wir dann gemeinsam dieses Geschäftsmodell-Analyse-Format aus der Taufe gehoben, haben dieses Jahr 4, 5 davon gemacht. Ne, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Also an wen erinnerst du dich noch? Wir hatten Tante Enzo, wir hatten DeepL, glaube ich, noch. Nee, DeepL das war 2018. Ja, nein, ich habe natürlich das Problem, dass ich noch weitere Podcasts mache und ja, auch noch weiter schreibe. Okay. Dementsprechend, wir hatten Tante Enzo, hochspannend, eben aber auch da wieder Zahlungsverkehr. Digitaler Supermarkt, ne? Also ein Supermarkt, wo du hingehst, aber alles digital läuft, du kannst Tag und Nacht dahin gehen. Ja, du hast vorab bezahlt. Erstens hast du prophezeit, dass sie deutlich mehr Geld pro Supermarkt bringen, als ich kalkuliert habe. Du hattest leider recht. Ich habe die jetzt kennengelernt. Die haben mich kontaktiert. Und ja, aber wir hatten auch beide recht, dass es stark wachsend ist. Es gibt wohl 3000 Bürgermeister, die gerne Tante Enzo vor Ort haben wollen. Sie haben den 55. oder so eröffnet. Also haben Wahnsinns-Speed. Dann hatten wir noch 1,5. Genau, 1,5 Grad. Also da war dein Ding, den Heizungskeller modern machen. Ne, ja, den Strommarkt. Wir hatten ja gerade im Dezember diese ewige Diskussion, weil wir mal 3,5 Tage den höchsten Strompreis seit, glaube ich, 10 Jahren hatten. Hochspannend. Die werden immer relevanter, weil wir müssen endlich, was wir Sektorenkopplung nennen, nämlich Wärme und Strom zusammenbringen und dann eben solche Peaks vermeiden. Auch da merkt man, es ist dieses systemische Denken, Zahlungsverkehr ist immer eine Komponente, aber wir müssen das dann eben auch als Signal nutzen, um woanders zu arbeiten. Eben, wir haben eigentlich coole Unternehmen gehabt. Dann hatten wir als drittes noch einen, die versuchen, Baustoffe wieder zu verwerten. Also du reißt dein Haus ab und statt zur Müllkippe zu fahren und da viel Geld zu bezahlen, verkaufst du die Einzelteile und das organisieren die. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hießen, irgendwas mit C, aber wir packen sie in die Shownotes. Genau, aber auch da hatten wir ja beide das Thema hyperwichtiges Problem, nämlich die Ressourcenverbrauch im Bau. Wir reißen heute ab, wir denken nur über Betriebsenergie, also dann meine laufenden Reizungskosten, aber wir müssen ja auch in der Erstellungsenergie darüber nachdenken, also sprich, wie viel brauche ich für das Bauen? Und wir müssen mehr in technischen Materialien auch denken, in Kreisläufen. So, und deswegen ist dort absolut ein Riesenthema. Wir waren uns einfach noch nicht klar, ist deren Geschäftsmodell mehr ein Einzelberatungsprojekt, wo ich Einzelteile wiederverwerte, oder ist es eben ein skalierbares Geschäft? Wir hoffen, dass es natürlich irgendwann skalierbar wird. Aber es ist ein ganz dickes Brett, was sie angeht. Da warst du ja nicht ganz so sicher, ne? Genau. Aber, und das Letzte, und darauf wollte ich jetzt hinaus, deswegen habe ich das rausgezögert. Gott sei Dank hast du mitgespielt. Jobrad. Die haben den Dienstwagen zum Dienstfahrrad gemacht. Die haben aus 3 etablierten Dingen etwas Neues geschafft. Und ich wollte dir jetzt verkünden, das war der erfolgreichste Podcast von Ideencouch in 2024. Jobrad, ich weiß nicht, ob es an dir, an mir oder an Jobrad lag. Ich befürchte an Jobrad, weil ich das natürlich auch jeder kennt. Und in jedem Fahrradladen sieht man Jobrad. Aber das, wir hatten noch nie einen Podcast, der schneller so oft gehört wurde und zu Ende gehört wurde wie Jobrad. Also, liebe Hörer, vielleicht, wenn ihr euch mit Fahrrädern beschäftigen wollt, Dienstfahrrad, dann hört doch mal das Geschäftsmodell hinter dieser coolen Firma aus Freiburg, glaube ich. Unglaubliche Stories von 2 Typen, die beide was versucht haben, beinahe gescheitert wären, es zusammengebracht haben und es dann ins Marschieren gebracht haben. Deswegen, wahrscheinlich habe ich das deshalb nicht mehr im Kopf, weil für uns Schweizer existiert das Geschäftsmodell nicht, weil wir gar nicht dieses Dienstwagenprivileg haben. Wir finden das so oder so absurd, einzelne Mobilitätsformen sowieso staatlich zu fördern. Das hast du sehr gut geschildert damals. Und genau, ich habe dir geschildert, dass einer meiner traumatischsten unternehmerisch schrecklich Geldanlageerfahrung Jobrad war. Wer mehr dazu wissen will, wie ich an einem Vermögen vorbeigegangen bin, hört den Podcast. Ja, aber das ist doch das Schöne, diese Vielfalt, die wir haben von Geschäftsmodellen. Und wir konnten, glaube ich, auch sehr, sehr gut zeigen, dass es eben nicht alles so einfach ist. Also Jobrad hat in Deutschland eine phänomenale Value Proposition, weil sie natürlich sehr extrem gut spielen können, wie da die Subventionen sind und so weiter. Das ist ja deren Know-how, eben das zu spielen. Und das sagt eben, man kann nicht einfach ein Geschäftsmodell kopieren, sondern es hängt davon ab. Ja, also das heißt, wenn ein deutscher Hersteller von Waschstraßen nach Norwegen kommt und die denken, ich habe doch das beste Waschprogramm, dann hilft das nicht, sondern ich muss auch verstehen, dass andere Teile da Bestandteil sind und in dem Fall der Zahlungsverkehr. Und deswegen sind wir ja bei SumUp gelandet. Und es hilft, wenn man das, was man da machen will, auch liebt, ja? Die Jobrad-Gründer lieben halt Fahrradfahren, ne? Also das muss mir nicht sagen. Ich habe 6 Stück im Keller. Du aber auch. Keins gespielt. Ich auch. Ich habe zwar nur 1, aber ich liebe es trotzdem, das Fahrrad und das Fahrradfahren. Aber das ist vielleicht nochmal mein letzter Satz für 2024. Wenn ihr da draußen euer Geschäftsmodell optimiert ist in eine Richtung von Dingen, die ihr besonders gut könnt, die ihr besonders gerne mögt, die ihr vielleicht sogar liebt, weil dann seid ihr auch gut, dann macht es auch Spaß und meistens kriegt man dann sogar auch Geld dafür noch hinterhergeworfen. Während ganz viele Geschäftsmodelle sind so, dass man etwas macht, wo man glaubt, dass der Markt das braucht, wo man glaubt, dass man es kann, aber es gar nicht so gerne mag und so. und dann am Ende will es keiner so richtig und man arbeitet hart und ist unglücklich und wird zu so einem UnternehmerInnen, die dafür sorgen, dass es nicht so populär ist, UnternehmerInnen zu sein, nämlich welche, die viel zu viel arbeiten und dabei schlecht gelaunt sind. Während wenn ihr das macht, was ihr liebt, dann werdet ihr gut gelaunt sein und habt ein cooles Leben vor euch. Das wünsche ich euch, liebe Hörer, für 2025. Das wünsche euch das auch. Und mein Wunsch an dich wäre, dass wir vielleicht auch mal ein Dreier-Interview hinbekommen. Nämlich, du weißt von gewissen unserer Kundinnen oder mit denen wir gesprochen haben oder über die wir gesprochen haben, haben sich ja auch bei uns gemeldet. Ja. Und ich habe ja bewusst auch in meinem Beschrieb eines Geschäftsmodells diesen Geist, der im Unternehmen herrscht, also der Esprit aus dem Französischen, dieses Nicht-Beschreibbare, das hast du gerade toll hervorgekitzelt. Es ist eben hochemotional, wenn man eine Begeisterung für das Problem der Kundinnen und Kunden hat. Und das würde ich, vielleicht schaffen wir das auch mal in Dreier-Podcast nächstes Jahr, wo wir dann den Gründer von Enso dabei haben, weil der kann diese Wärme noch viel besser rüberbekommen, warum er dafür brennt. Und wir können natürlich dann auch kritisch fragen, ist das erreichbar, was bedeutet das? Und nicht sagen, es geht nicht, sondern was bedarf es, damit es geht? Wunsch ist angekommen. Mal schauen, ob wir es schaffen, ihn zu realisieren. Also, liebe Hörer, danke für euer treue Journey mit uns. Und Patrick, danke für einige Experimente und gelungene Experimente in 2024. Ciao. Und ein tolles 2025. Ja, auf geht's. Wenn ihr das hört, ist schon 25. Auf geht's. Coole Geschäftsmodelle bauen, analysieren, weiterentwickeln, optimieren. Bis bald. Bis dann. Ciao.